Bilder haben in unserer Kultur schon immer eine große Rolle gespielt, da sie die Vorstellungen von der Realität prägen. Die Medienberichterstattung aus Krisen oder Kriegsgebieten hat aber auch die Diskussion über die Manipulierbarkeit von Bildern wieder in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses gerückt. Bildbeiträge werden zum Beispiel aus dem Kontext herausgerissen und von den verschiedenen Kriegsparteien interpretiert. Auf diese Weise kann die Berichterstattung den Eindruck des Kriegsverlaufs bei den Zuschauern vermitteln, der von den Berichterstattern gewünscht wird. Die Ausstellung mit dem Titel »Bilder, die lügen« fragt nach der Objektivität von Bildern und zeigt Grundmuster der Manipulation, die anhand von rund 300 Objekten veranschaulicht werden. Manipulation hat Methode und Tradition. Die Ausstellung zeigt dies anhand von Beispielen entlang des Alphabets von A wie Aktuelles bis Z wie Zukunft. Die bekannteste Methode der Bildfälschung ist der direkte Eingriff in das Material. So ließ beispielsweise Stalin seinen Kontrahenten Leo Trotzki mit einem Retuschepinsel von Fotos beseitigen, um ihn aus der geschichtlichen Erinnerung zu löschen. Die bunten Blätter der Regenbogenpresse sichern sich mit der modernen Form der Bildmanipulation, der digitalen Bildbearbeitung, durch erfundene Sensation hohe Auflagen. Bilder können aber auch dadurch lügen, dass die Informationen, die zu ihnen gegeben werden, falsch sind. So wurde zum Beispiel zu einem Bild geschrieben, das Kinder in einer Kinderkrippe zeigte, die nach dem Baden in gestreifte Frotti-Anzüge gesteckt wurden. Es handelte sich um Häftlingskinder in einem russischen Konzentrationslager. Die Ausstellung »Bilder, die lügen« wurde von der Stiftung Haus der Geschichte konzipiert und als Wanderausstellung für das Deutsche Historische Museum in Berlin aktualisiert. Sie möchte Besucher animieren, genauer hinzusehen und sogenannte Bildwahrheiten vorsichtig zu beurteilen. Die Ausstellung ist vom 27. November bis zum 28. Februar im Historischen Museum in Berlin zu sehen.